1. Ort die Spruchstammen von Salomo und Worden von den Mannen Hiskias, des Königs von Juda, gesammelt und Jordnet. 2. Waren des Gottes Ere ist, bestimmt in zu verbergen, lig die Ere der Könige darin, sackverholt zu erfischen und zu klaren. 3. So why die Hoch des Himmels und die Tief der Oda unermesslich sind, so ist auch das Herz eins Königs oft unergründlich und schwer zu durchschauen. 4. Entfernt man die Schlacken vom Silber, so entsteht daraus ein Reiners und Wertvolles Gefäß. 5. Entfernt man die Gottlosen aus der Umgebung des Königs, so wird sein Thron durch gerechtigkeit gefestigt und sein Herrschaft gestärkt. 6. Prahli nicht vor dem Königen nimm nicht den Platz der Großen ein, am dich selbst hervor zu heben. 7. Denn es ist vortelhafter, wenn man dich erfordert, hoher zu rucken, als wenn du vor einem angesehenen Mann, den du zu vor übersehenest, herabgesetzt wirst. 8. Beginn nicht vorschnell einen Streit, denn was wirst du tun, wenn dein nächster dich später in Verlegenheit bringt oder bloßstellt. 9. Trage deinen Konflikt direkt mit deinem nächsten aus, aber verrate dabei nicht das Geheimnis eins anderen. 10. Anden falls konter dergenage, der devon erfahrt, dich verurteilen und dein schlechter Ruf wird dauerhaft bestehen bleiben. 11. Ein passens Wort, das zur rechten Zeit gesprochen wird, ist wie golden Apfel, die in einer kunstvollen Silberschale präsentiert werden. 12. Ein weiser Ratgeber für ein aufmerksames Ohr ist so wertvoll wie ein goldener Ohrring oder ein Schmuckstück aus reinem Gold. 13. Ein zuverlässiger Boot ist für seinen Auftraggeber wie die erfrischend cool des Schnees zur Erntezeit, denn belebt die Seele seines Herrn. 14. Ein Mann, der mit Geschenken prahlt, die niemals überreicht, gleicht Wolken und Wind, die zwar auf Regen hoffen lassen, aber keinen bringen. 15. Durch jedelt kann man sogar einen richter Übersugen und ein sanfter Zunge vermag selbst hartnäckig widerstand zu überwinden. 16. Wenn du Honig findest, ISS ner so viel, why dir guttert, damit du nicht übersättigt wirst und in schließlich wieder ausspeien must. 17. Besuch deinen nächsten nicht zu oft, damit deiner Anwesenheit nicht überdrüssig wird und dir gegenüber groll entwickelt. 18. Ein Mann, der falsches Zeugnis gegen seinen nächsten ablegt, ist so zerstörerisch wie ein Hammer, ein Schwert oder ein scharfer Pfeil. 19. Das Vertrauen auf einen untruen Menschen in Zeiten der Not ist so unzuverlässig wie ein morscher Zahn oder ein wankender Fass. 20. Wer einem Betrübten hasen fröhlich Lieder vorsingt, handelt so unpassend, wie jemand, der an einem kalten Tag sein Kleidung ablegt, oder wie essig auf ein Wand. 21. Wenn dein Feind hungert, gib ihm Brot zu essen, und wenn Durst hat, gib ihm Wasser zu trinken. 22. Denn auf dies Weise hoffst du glühend Kollen auf sein Haupt, und der Herr wird dich dafür belohnen. 23. So why der Nordwind Regen bringt, so erzeugen heimlich Verliam Dungen und Klatsch oft verdrießlich Gesichter und Misstimmen. 24. Es ist besser, auf dem Dachfirst zu wohnen, als ein Haus mit einer Streitsuchtigen Frau zu teilen. 25. Ein gut nachricht aus einem fernen Land ist wie cools Wasser für ein durstig Seel. 26. Ein gerechter Mensch, der angesichts der Gottlosen schwankt oder nachgibt, gleicht einem verschmutzten Brunnen oder einer vergifteten Quell. 27. Zu viel Honig zu essen ist angesund, und wer sich zu sehr in Schweirage oder unergründlich dinge vertieft, wird davon überfordert. 28. Ein Mann, dem Essen Selbstbeherrschung mangelt, ist wie eine Feenstadt one Mauern, die schutzlos den Gefahren ausgesetzt ist.